SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Die fatale Angelegenheit, Leutnant Trotters, wurde in einer fürsorglichen Stille begraben. Der Major Zuglauer sagte nur, von allerhöchster Stelle aus ist Ihre Affäre beigelegt. Ihr Herr Papa hat das Geld geschickt, mehr ist darüber nicht zu sorgen. Trotter schrieb hierauf an seinen Vater. Er berichtete, dass die Gefahr für seine Ehre von allerhöchster Stelle abgewandt worden sei. Er bat um Verzeihung für die frevelhaft lange Zeit, in der er geschwiegen und Briefe des Bezirkshauptmanns nicht beantwortet hatte. Er war bewegt und gerührt. Er bemühte sich, seine Rührung auch aufzuzeichnen, aber in seinem kargen Wortschatz fanden sich keine Ausdrücke für Reue, Wehmut und Sehnsucht. Es war ein bitteres Stück Arbeit. Als er den Brief unterschrieben hatte, fiel ihm der Satz ein, »Ich gedenke bald, um einen Urlaub einzukommen und dich mündlich um Verzeihung zu bitten.« Als Nachschrift war dieser glückliche Satz aus formalen Gründen nicht unterzubringen. Der Leutnant machte sich also daran, das Ganze umzuschreiben. Nach einer Stunde war er fertig. Durch das Umschreiben hatte die äußere Form des Briefes nur gewonnen. Somit schien ihm alles erledigt, die ganze ekelhafte Sache begraben. Er bewunderte selbst sein phänomenales Glück. Auf den alten Kaiser konnte sich der Enkel des Helden von Solferino in jeder Lage verlassen. Nicht minder erfreulich war die nunmehr erwiesene Tatsache, dass der Vater Geld besaß. Unter Umständen, nachdem jetzt die Gefahr, aus der Armee ausgeschlossen zu werden, vermieden war, konnte man sie freiwillig verlassen. In Wien mit Frau von Tausig leben, vielleicht in den Staatsdienst treten, zivil tragen. Man war schon lange nicht mehr in Wien gewesen. Man hörte nichts von der Frau. Man sehnte sich nach ihr. Man trank einen 90-Grädigen. Und man sehnte sich noch mehr, aber es war schon jener wohltätige Grad der Sehnsucht, der es gestattet, ein bisschen zu weinen. Die Tränen lagen in der letzten Zeit ganz locker unter den Augen. Leutnant Trotter betrachtete noch einmal mit Wohlgefallen den Brief, gelungenes Werk seiner Hände, steckte ihn in den Umschlag und malte heiter die Adresse. Zur Belohnung bestellte er einen doppelten 90-Grädigen. Herr Brodnitzer selbst brachte den Schnaps und sagte, »Captura ist weg!« Ein glücklicher Tag, kein Zweifel. Der kleine Mann, der den Leutnant immer an eine der schlimmsten Stunden hätte erinnern können, war also ebenfalls aus der Welt geschafft. Warum? Man hat ihn einfach ausgewiesen. Ja, so weit reichte also der Arm Franz Josefs, des alten Mannes, der mit Leutnant Trotta gesprochen hatte, einen blinkenden Tropfen an der kaiserlichen Nase. So weit reichte also auch das Andenken des Helden von Solferino. Eine Woche nach der Audienz des Bezirkshauptmanns hatte man Capturac weggeschafft. Nachdem die politischen Behörden einmal einen erhabenen Wink erhalten hatten, verboten sie auch den Spielsaal Brodnitzers. Von Hauptmann Letitschek war nicht mehr die Rede. Er versank in jene rätselhafte, stumme Vergessenheit, aus der man ebenso wenig wiederkehren konnte wie aus dem Jenseits. Er versank in den militärischen Untersuchungsgefängnissen der alten Monarchie, in den Bleikammern Österreichs. Wenn den Offizieren gelegentlich sein Name einfiel, verscheuchten sie ihn sofort. Das gelang den meisten dank ihrer natürlichen Anlage, alles zu vergessen. Ein neuer Hauptmann kam, ein gewisser Lorenz, ein behäbiger, untersetzter, gutmütiger Mann, mit einer unbezwinglichen Neigung zur Nachlässigkeit in Dienst und Haltung, jederzeit bereit, den Rock auszuziehen, obwohl es verboten war, und eine Partie Billard zu spielen. Allmählich verzogen sich die verschiedenen tanzenden Nachtigallen, die aus Olmütz, Hernals und Maria Hilf. Nur zweimal wöchentlich spielte die Musik im Café, aber es fehlte ihr bereits an Werbe und Temperament. Sie wurde aus Mangel an Tänzerinnen klassisch und schien eher den alten Zeiten nachzuweinen, als aufzuspielen. Die Offiziere begannen sich wieder zu langweilen, wenn sie nicht tranken. Wenn sie aber tranken, wurden sie wehmütig und hatten herzliches Mitleid mit sich selbst. Der Sommer war sehr schwül. Während der Exerzierübungen machte man zweimal am Vormittag Rast. Die Gewehre und die Mannschaften schwitzten. Aus den Trompeten der Bläser schlugen die Töne taub und unmutig gegen die schwere Luft. Ein dünner Nebel überzog den ganzen Himmel gleichmäßig, ein Schleier aus silbernem Blei. Er lag auch über den Sümpfen und dämpfte sogar den allezeit munteren Lärm der Frösche. Die Weiden rührten sich nicht. Alle Welt wartete auf einen Wind. Aber alle Winde schliefen. Schon Jizki war in diesem Jahr nicht heimgekehrt. Alle grollten ihm, als wäre er ein vertragsbrüchiger Erheiterer, den die Armee zu allsommerlichen Gastspielen verpflichtet hatte. Damit das Leben in der verlorenen Garnison trotzdem einen neuen Glanz erhalte, war Rittmeister Graf Tschoch von den Dragonern auf den genialen Einfall gekommen, ein großes Sommerfest zu veranstalten. Genial war dieser Einfall einfach deshalb, weil das Fest als eine Probe für die große Jahrhundertfeier des Regiments gelten konnte. Der 100. Geburtstag des Dragonerregiments sollte erst in einem Jahr stattfinden. Aber es war, als könnte es sich nicht ganze 99 Jahre in Geduld fassen, so ganz ohne Jubel. Man sagte allgemein, der Einfall sei genial. Der Oberst Festetschitsch sagte es auch und bildete sich sogar ein, dass er allein und zuerst diese Bezeichnung geprägt hatte. Nachdem also Rittmeister Tschoch den genialen Einfall verkündet hatte, machte man sich daran, gleichlautende Einladungen in alle vier Richtungen der Welt zu verschicken. Zum Unterschied von Oberst Festetitsch war Graf Tschoch der Meinung, man müsste die Einladungen der Reihe nach zuerst an die Vornehmsten, hierauf an die minder Vornehmen absenden. »Alle gleichzeitig«, sagte der Oberst, »ich befehle es Ihnen.« Und obwohl die Festetitschs zu den besten ungarischen Familien gehörten, glaubte Graf Tschoch aus dem Befehl auf eine blutmäßig bedingte demokratische Neigung des Obersten schließen zu müssen, rümpfte die Nase und versandte die Einladungen gleichzeitig. Der Standesführer wurde befohlen, in seinen Händen befanden sich alle Adressen der Reserveoffiziere und der in den Ruhestand versetzten, sie alle wurden eingeladen. Eingeladen wurden ferner die näheren Verwandten und die Freunde der Dragoneroffiziere. Diesen teilte man mit, dass es sich um eine Probe für das 100. Geburtstagsfest handelte, also gab man ihnen zu verstehen, dass sie Aussicht hatten, mit dem Regimentsinhaber persönlich zusammenzutreffen. Man beschloss, da es ein Sommerfest werden sollte, das Wäldchen des Grafen Schunjizki in Anspruch zu nehmen. Das Wäldchen unterschied sich von den Wäldern Schunjizkis dadurch, dass es von der Natur selbst und von seinem Besitzer für Feste bestimmt zu sein schien. Es war jung, es bestand aus kleinen und lustigen Fichtenstämmchen, es bot Kühlung und Schatten, geebnete Wege und ein paar kleine Lichtungen, die offensichtlich zu nichts anderem taugten, als von Tanzböden bedeckt zu werden. Man mietete also das Wäldchen. Man bedauerte bei dieser Gelegenheit noch einmal die Abwesenheit Schunjizkis. Man lud ihn dennoch ein in der Hoffnung, dass er einer Einladung zum Fest des Dragonerregiments nicht werde widerstehen können und dass er sogar imstande sein würde, ein paar charmante Menschen mitzubringen, wie Festetitsch sich ausdrückte. Wie viele Zimmer sollte man vorbereiten? 100 oder nur 50? Und wo? Im Hotel? Im Hause Schunjizkis? Er war ja leider nicht da und hatte nicht einmal geantwortet. Der ist tückisch, der Schunjizki. Ich habe ihm nie getraut, sagte der Rittmeister. Du hast ganz recht, bestätigte der Oberst. Da klopfte es und die Ordonnanz meldete den Grafen Schunjizki. »Famoser Bursch«, riefen beide gleichzeitig. Es wurde eine herzliche Begrüßung. Alle schweren Sorgen verwandelten sich auf einmal in leichtfertige, anmutige Vorstellungen. Wenn Schunjizki zum Beispiel sagte, dann werden wir 100 Zimmer bestellen und wenn 50 leer bleiben, dann ist eben nichts zu machen, riefen beide wie aus einem Munde »Genial«, und sie fielen noch einmal mit heißen Umarmungen über den Gast. Der Festsonntag brach schließlich an, man zählte 54 Gäste. »Donnerwetter, Sapperlot«, sagte Graf Tschoch ein paar Mal. Er wusste wohl, in welch einem Regiment er diente, aber im Anblick der 54 klangreichen Namen auf der Liste der Gäste kam es ihm vor, dass er die ganze Zeit nicht stolz genug auf dieses Regiment gewesen war. Um 1 Uhr nachmittags begann das Fest mit einer einstündigen Parade auf dem Exerzierplatz. Man hatte 2 Militärkapellen aus größeren Garnisonen erbeten, sie spielten in 2 hölzernen, runden, offenen Pavillons im kleinen Wäldchen. Die Damen saßen im zeltüberdeckten Bagagewagen, trugen sommerliche Kleider über steifen Miedern und Räder große Hüte, auf denen ausgestopfte Vögel nisteten. Obwohl es ihnen heiß war, lächelten sie. Jede eine heitere Brise. Sie lächelten mit den Lippen, den Augen, den Brüsten, die hinter duftigen und fest verrammelten Kleidern gefangen waren, mit den durchbrochenen Spitzenhandschuhen, die bis an die Ellenbogen reichten, mit den winzigen Taschentüchlein, die sie in der Hand hielten und mit denen sie manchmal sachte, sachte an die Nase tupften, um sie nicht zu zerbrechen. Sie verkauften Bonbons, Sekt und Lose für das Glücksrad, das vom Standesführer eigenhändig behandelt wurde, und bunte Säckchen mit Konfetti, von dem sie alle überschüttet waren und das sie mit Neckischen fleischgespitzten Mündern wegzublasen versuchten. Auch an Papierschlangen fehlte es nicht. Sie umwanden Hälse und Beine, hingen von den Bäumen herab und verwandelten alle natürlichen Fichten im Nu in künstliche, denn sie waren dichter und überzeugender als das Grün der Natur. Am Himmel über dem Wald waren unterdessen die längst erwarteten Wolken heraufgezogen. Der Donner kam immer näher, aber die Militärkapellen übertönten ihn. Als der Abend über Zelte, Wagen, Konfetti und Tanz hereinbrach, zündete man die Lampions an und man bemerkte nicht, dass sie von plötzlichen Windstößen stärker geschaukelt wurden, als es sich für festliche Lampions schicken mochte. Das Wetterleuchten, das immer heftiger den Himmel erhellte, konnte sich mit dem Feuerwerk, das die Mannschaft hinter dem Wäldchen abknallte, noch lange nicht vergleichen. Und man war allgemein geneigt, die Blitze, die man zufällig bemerkte, für misslungene Raketen zu halten. »Es gibt ein Gewitter«, sagte plötzlich einer. Und das Gerücht vom Gewitter begann sich im Wäldchen zu verbreiten. Man rüstete also zum Aufbruch und begab sich zu Fuß, zu Pferde und in Wagen in das Haus Schunitzkis. Alle Fenster standen offen, der Glanz der Kerzen strömte frei im mächtigen, flackernden Fächerschein gegen die weite Allee, vergoldete den Boden und die Bäume, die Blätter sahen aus wie Metall. Es war noch zeitig, aber schon dunkel. Dank den Heerscharen der Wolken, die von allen Seiten gegeneinander rückten und sich vereinigten. Vor dem Eingang zum Schloss in der breiten Allee und auf dem ovalen, kiesbestreuten Vorplatz sammelten sich jetzt die Pferde, die Wagen, die Gäste, die bunten Frauen und die noch bunteren Offiziere, die Reitpferde von Soldaten am Zaum gehalten und die Wagenpferde von den Kutschern mühsam gezügelt wurden ungeduldig. Wie ein elektrischer Kamm strich der Wind über ihr glänzendes Fell, sie wieherten ängstlich nach dem Stall und scharrten den Kies mit zitternden Hufen. Auch den Menschen schien sich die Aufregung der Natur und der Tiere mitzuteilen. Die munteren Zurufe, mit denen sie noch vor einigen Minuten Ball gespielt hatten, erstarben. Alle sahen etwas ängstlich zu den Türen und Fenstern. Jetzt ging die große zweiflügelige Tür auf und man begann sich in Gruppen dem Eingang zu nähern. Sei es nun, dass man mit den zwar nicht ungewöhnlichen, aber dennoch den Menschen immer wieder erregenden Vorgängen des Gewitters zu sehr beschäftigt war, sei es, dass man von den verworrenen Klängen der beiden Militärkapellen abgelenkt wurde, die bereits im Innern des Hauses ihre Instrumente zu stimmen begannen, niemand vernahm den rapiden Galopp der Ordonnanz, die jetzt auf den Vorplatz heransprengte, mit plötzlichem Ruck anhielt und in ihrer dienstlichen Adjustierung mit blinkendem Helm, umgeschnalltem Karabiner am Rücken und Patronentaschen am Gurt, umflackert von weißen Blitzen und von violetten Wolken umdüstert, einem theatralischen Kriegsboten nicht unähnlich war. Der Dragoner stieg ab und erkundigte sich nach dem obersten Festetitsch. Es hieß, der Oberst sei schon drinnen. Einen Augenblick hierauf trat er heraus, nahm einen Brief von der Ordonnanz entgegen und kehrte ins Haus zurück. Im rundlichen Vorraum, in dem es keine Deckenbeleuchtung gab, blieb er stehen. Ein Diener trat hinter seinen Rücken, den Armleuchter in der Hand. Der Oberst riss den Umschlag auf. Der Diener, obgleich seit seiner frühesten Jugend in der großen Kunst des Dienens erzogen, konnte dennoch nicht seine plötzlich zitternde Hand beherrschen. Die Kerzen, die er hielt, begannen heftig zu flackern. Ohne dass er etwa versucht hätte, über die Schulter des Obersten zu lesen, fiel der Text des Schreibens in das Blickfeld seiner wohlerzogenen Augen, ein einziger Satz aus übergroßen, mit blauem Kopierstift sehr deutlich geschriebenen Worten. Ebenso wenig wie er etwa vermocht hätte, hinter geschlossenen Lidern einen der Blitze nicht zu fühlen, die jetzt in immer schnellerer Folge in allen Richtungen des Himmels aufzuckten, ebenso wenig wäre es ihm auch möglich gewesen, seinen Blick von der furchtbaren, großen, blauen Schrift abzuwenden. Thronfolger, gerüchtweise, in Sarajevo ermordet, sagten die Buchstaben. »Wir müssen das Fest abbrechen«, sagte Major Zuglauer. Der Rittmeister Tschoch, ein paar Konfettisternchen im Haar und den Rest einer rosa Papierschlange um den Nacken, sprang auf. Er war beleidigt. Als Graf, als Rittmeister, als Dragoner im Besonderen, als Kavallerist im Allgemeinen und ganz besonders als er selbst, als Individuum von außergewöhnlicher Art, als Tschoch, kurzweg. Seine kurzen, dichten Augenbrauen stellten sich auf und bildeten zwei dreuende, gegen den Major Zuglauer gerichtete Hecken aus kleinen, starrenden Stacheln. Seine großen, törichten, hellen Augen, in denen sich alles zu spiegeln pflegte, was sie vor Jahren aufgenommen haben mochten, selten das, was sie im Augenblick sahen, schienen jetzt den Hochmut der Tschorschen Ahnen auszudrücken, einen Hochmut aus dem 15. Jahrhundert. Er hatte den Blitz, den Donner, die fürchterliche Nachricht, alle Ereignisse der vergangenen Minuten beinahe vergessen. In seiner Erinnerung bewahrte er nur noch die Anstrengungen, die er für das Fest, seinen genialen Einfall unternommen hatte. Er konnte auch nicht viel vertragen, er hatte Sekt getrunken und sein kleines Sattelnäschen schwitzte ein wenig. »Die Nachricht ist nicht wahr«, sagte er. »Sie ist halt nicht wahr. Soll mir einer nachweisen, dass es wahr ist? Blöde Lüge. Dafür spricht ja schon allein das Wort Gerüchtweise oder wahrscheinlich oder wie das politische Zeugs da heißt.« »Auch ein Gerücht genügt«, sagte Zuglauer. Hier mischte sich Herr von Babenhausen, Rittmeister der Reserve, in den Zwist. Er war angeheitert, fächelte sich mit dem Taschentuch, das er bald in den Ärmel steckte, bald wieder hervorzog. Er löste sich von der Wand, trat an den Tisch und kniff die Augen zusammen. »Meine Herren«, sagte er, »Bosnien ist weit von uns entfernt. Auf Gerüchte geben wir nix. Was mich betrifft, ich pfeif auf Gerüchte. Wann's wahr ist, werden wir's eh früh genug erfahren. Bravo!« rief der Baron Nordgenü, der von den Husaren. Er hielt, obwohl er zweifellos von einem jüdischen Großvater aus Ödenburg abstammte und obwohl erst sein Vater die Baronie gekauft hatte, die Magyaren für eine der adligsten Rassen der Monarchie und der Welt, und er bemühte sich mit Erfolg, die semitische, der er entstammte, zu vergessen, indem er alle Fehler der ungarischen Gentry annahm. »Bravo!« wiederholte er noch einmal. Es war ihm gelungen, alles, was der nationalen Politik der Ungarn günstig oder abträglich erschien, zu lieben bzw. zu hassen. Er hatte sein Herz angespornt, den Thronfolger der Monarchie zu hassen, weil es allgemein hieß, er sei den slawischen Völkern günstig gesinnt und den Ungarn böse. Er klemmte das Monokel fester wie immer, wenn er national zu fühlen hatte, ähnlich wie ein Greis seinen Stock stärker fasst, wenn er eine Wanderung beginnt, und sagte: »Herr von Babenhausen hat sehr recht, wann der Herr Thronfolger wirklich ermordet ist, so gibt's ja noch andere Thronfolger.« Herr von Senji, magyarischer von Geblüt als Herr von Nagy und von plötzlicher Angst erfasst, ein Judenstämmling könnte ihn in ungarischer Gesinnung übertreffen, erhob sich und sagte: »Wann der Herr Thronfolger ermordet ist, so erstens wissen wir doch nichts Sicheres davon, zweitens geht uns das gar nichts an.« »Es geht uns etwas an«, sagte der Graf Benkjö, »aber er ist gar nicht ermordet. Es ist ein Gerücht.« Draußen rauschte der Regen mit steter Gewalt. Die blau-weißen Blitze wurden immer seltener. Der Donner entfernte sich. Oberleutnant Kinski, an den Ufern der Moldau aufgewachsen, behauptete, der Thronfolger sei jedenfalls eine höchst unsichere Chance der Monarchie gewesen, vorausgesetzt, dass man das Wort »gewesen« überhaupt anwenden könne. Er selbst, der Oberleutnant, sei der Meinung seiner Vorredner, die Ermordung des Thronfolgers müsse als ein falsches Gerücht aufgefasst werden. Man sei hier so weit von dem angeblichen Tatort entfernt, dass man gar nichts kontrollieren könne. Und die volle Wahrheit würde man jedenfalls erst spät nach dem Fest erfahren. Der betrunkene Graf Badjanyi begann hierauf, sich mit seinen Landsleuten auf Ungarisch zu unterhalten. Man verstand kein Wort. Manchmal lachten sie gemeinsam auf. Jelacisch, ein Slowene, geriet in Zorn. Er hasste die Ungarn ebenso, wie er die Serben verachtete. Er liebte die Monarchie. Er war ein Patriot. Aber er stand da, die Vaterlandsliebe in ausgebreiteten, ratlosen Händen, wie eine Fahne, die man irgendwo anbringen muss und für die man keinen Dachfirst findet. Unmittelbar unter der ungarischen Herrschaft lebte ein Teil seiner Stammesgenossen, Slowenen, und ihre Vettern, die Kroaten. Ganz Ungarn trennte den Rittmeister Jelacic von Österreich und von Wien und vom Kaiser Franz Josef. In Sarajevo, beinahe in seiner Heimat, vielleicht gar von der Hand eines Slowenen, wie der Rittmeister Jelacic selber einer war, war der Thronfolger getötet worden. Wenn der Rittmeister nun anfing, den Ermordeten gegen die Schmähungen der Ungarn zu verteidigen, er allein in dieser Gesellschaft verstand Ungarisch, so konnte man ihm erwidern, seine Volksgenossen seien ja die Mörder. Er fühlte sich in der Tat ein bisschen mitschuldig. Er wusste nicht, warum. Seit etwa 150 Jahren diente seine Familie redlich und ergeben der Dynastie der Habsburger. Aber schon seine beiden halbwüchsigen Söhne sprachen von der Selbstständigkeit aller Südslawen und verbargen vor ihm Broschüren, die aus dem feindlichen Belgrad stammen mochten. Sie hatten sein Gesicht, die Farbe seiner Haare und seine Augen. Aber ihre Herzen schlugen einen neuen Takt, ihre Köpfe gebaren fremde Gedanken, ihre Kehlen sangen neue und fremde Lieder, die er nicht kannte. Und mit seinen 40 Jahren fühlte sich der Rittmeister wie ein Greis, und seine Söhne kamen ihm vor wie unbegreifliche Urenkel. »Es ist alles gleich«, dachte er in diesem Augenblick, trat an den Tisch und schlug mit der flachen Hand auf die Platte. »Wir bitten die Herren«, sagte er, »die Unterhaltung auf Deutsch fortzusetzen.« Benkjö, der gerade gesprochen hatte, hielt ein und antwortete, »Ich will es auf Deutsch sagen. Wir sind übereingekommen, meine Landsleute und ich, dass wir froh sein können, wann das Schwein hin ist.« Alle sprangen auf. Neben der Tür stand Leutnant Trotter. Er hatte viel getrunken. Sein Gesicht war fahl, seine Glieder waren schlaff, sein Gaumen trocken, sein Herz hohl. Er fühlte wohl, dass er berauscht war, aber er vermisste zu seiner Verwunderung den gewohnten, wohltätigen Nebel vor den Augen. Vielmehr kam es ihm vor, als sähe er alles deutlicher, wie durch blankes, klares Eis. »Ich werd's Ihnen sagen«, dachte er. Wie vor Jahren im Lokal der Frau Resi fühlte er den Zwang, etwas zu tun. Gab es da kein Bild zu retten? Er fühlte den dunklen Blick des Großvaters im Nacken. Er machte einen Schritt gegen die Mitte des Zimmers, er wusste noch nicht, was er sagen wollte. Einige sahen ihm schon entgegen. »Ich weiß«, begann er, und er wusste noch immer nichts. »Ich weiß«, wiederholte er und trat noch einen Schritt vorwärts, »dass seine kaiserkönigliche Hoheit, der Herr Erzherzog Thronfolger, wirklich ermordet ist.« Er schwieg. Er kniff die Lippen ein. Sie bildeten einen schmalen, blassrosa Streifen. In seinen kleinen, dunklen Augen glomm ein helles, fast weißes Licht auf. »Mein Großvater«, begann der Leutnant wieder, und er fühlte den Blick des Alten im Nacken, »mein Großvater hat dem Kaiser das Leben gerettet. Ich, sein Enkel, ich werde nicht zugeben, dass das Haus unseres allerhöchsten Kriegsherrn beschimpft wird. Die Herren betragen sich skandalös.« Er hob die Stimme. »Skandal«, schrie er. Er hörte sich zum ersten Mal schreien. Niemals hatte er wie seine Kameraden vor der Mannschaft geschrien. »Skandal«, wiederholte er. Das Echo seiner Stimme hallte wieder in seinen Ohren. »Wer noch ein Wort gegen den Toten sagt«, fuhr der Leutnant fort, »den schieße ich nieder.« Er griff in die Tasche. Da der betrunkene Benkjö etwas zu murmeln anfing, schrie Trotter »Ruhe« mit einer Stimme, die ihm wie eine geliehene vorkam, einer donnernden Stimme. Vielleicht war es die Stimme des Helden von Solferino. Zum ersten Mal, seitdem es eine österreichische Armee gab, befahl ein Leutnant, Rittmeistern, Majoren und Obersten Ruhe. Keiner von den Anwesenden glaubte noch, die Ermordung des Thronfolgers sei lediglich ein Gerücht. Sie sahen den Thronfolger in einer roten, dampfenden Blutlache. Sie fürchteten, auch hier, in diesem Zimmer, in der nächsten Sekunde, Blut zu sehen. »Befehlen Sie ihm zu schweigen«, flüsterte der Oberst Festetitsch. »Herr Leutnant«, sagte Zuglauer, »verlassen Sie uns.« Trotter wandte sich zur Tür. In diesem Augenblick wurde sie aufgestoßen. Viele Gäste strömten herein, Konfetti und Papierschlangen auf Köpfen und Schultern. Die Tür blieb offen, man hörte aus den anderen Räumen die Frauen lachen und die Musik und die schleifenden Schritte der Tänzer. Jemand rief, »Der Thronfolger ist ermordet!« »Den Trauermarsch«, schrie Benkjö. »Den Trauermarsch«, wiederholten mehrere. Sie strömten aus dem Zimmer. In den zwei großen Sälen, in denen man bis jetzt getanzt hatte, spielten beide Militärkapellen, dirigiert von den lächelnden, knallroten Kapellmeistern, den Trauermarsch von Chopin. Ringsum wandelten ein paar Gäste im Kreis, zum Takt des Trauermarsches. Bunte Papierschlangen und Coriandoli-Sterne lagen auf ihren Schultern und Haaren. Männer in Uniform und in Zivil führten Frauen am Arm. Ihre Füße gehorchten schwankend dem makabren und stolpernden Rhythmus. Die Kapellen spielten nämlich ohne Noten, nicht dirigiert, sondern begleitet von den langsamen Schleifen, die der Kapellmeister schwarze Taktstöcke durch die Luft zeichneten. Manchmal blieb eine Kapelle hinter der anderen zurück, suchte die Vorauseilende zu erhaschen und musste ein paar Takte auslassen. Die Gäste marschierten im Kreis rings um das leere, spiegelnde Rund des Parketts. Sie kreisten so umeinander, jeder ein Leidtragender hinter der Leiche des Vordermanns und in der Mitte die unsichtbaren Leichen des Thronfolgers und der Monarchie. Alle waren betrunken. Leutnant Trotter verließ das Haus. Auf den Stufen, die zum Eingang führten, saßen Oberst Festetitsch, Major Zoglauer und Rittmeister Tschoch. Es regnete nicht mehr, es tropfte nur noch von Zeit zu Zeit aus den schütter gewordenen Wolken und von den Vorsprüngen des Daches. Den drei Männern hatte man weiße, große Tücher über die Steine gebreitet, und es war, als säßen sie schon auf ihren eigenen Leichentüchern. Große, zackige Regenwasserflecke starrten auf ihren dunkelblauen Rücken. Die Fetzen einer Papierschlange klebten feucht und nunmehr unlösbar am Nacken des Rittmeisters. Der Leutnant stellte sich vor ihnen auf. Sie rührten sich nicht. Sie hielten die Köpfe gesenkt. Sie erinnerten an eine wächserne militärische Gruppe im Panoptikum. »Herr Major«, sagte Trotter zu Zuglauer, »ich werde morgen um meinen Abschied bitten.« Zuglauer erhob sich. Er streckte die Hand aus, wollte etwas sagen und brachte keinen Laut hervor. »Vielleicht haben Sie recht. Sie sind jung«, sagte Zuglauer endlich. Es war der lächerlichste, ärmlichste Teil dessen, was er in diesen Sekunden gedacht hatte. Den Rest, ein großes, verworrenes Knäuel von Gedanken, verschluckte er wieder. Es war lange nach Mitternacht, aber im Städtchen standen noch die Menschen vor den Häusern, auf den hölzernen Bürgersteigen und sprachen. Sie blieben still, wenn der Leutnant vorbeikam. Als er das Hotel erreichte, graute der Morgen schon. Er öffnete den Schrank. Zwei Uniformen, den Zivilanzug, die Wäsche und den Säbel Max Demanns legte er in den Koffer. Er arbeitete langsam, um die Zeit auszufüllen. Er berechnete nach der Uhr die Dauer jeder Bewegung. Er dehnte die Bewegungen. Er fürchtete die leere Zeit, die vor dem Rapport noch zurückbleiben musste. Der Morgen war da. Onufri brachte die Dienstuniform und die glänzend gewichsten Stiefel. »Onufri«, sagte der Leutnant, »ich verlasse die Armee.« »Jawohl, Herr Leutnant«, sagte Onufri. Er ging hinaus, den Korridor entlang, die Treppe hinunter, in die Kammer, die er bewohnte, packte seine Sachen in ein buntes Tuch, band es an den Griff seines Knüppels und legte alles aufs Bett. Er beschloss, heimzukehren, nach Burdlaki. Die Erntearbeiten begannen bald. Er hatte nichts mehr in der Kaiser- und Königlichen Armee zu suchen. Man nannte sowas Desertieren und wurde dafür erschossen. Die Gendarmen kamen nur einmal in der Woche nach Burdlaki, man konnte sich verbergen. Wie viele hatten es schon gemacht? Was den Leutnant Trotter betraf, so brachte er seine Bitte um die Entlassung aus der Armee beim Offiziersrapport vor. Er bekam sofort einen Urlaub. Auf dem Exerzierplatz verabschiedete er sich von den Kameraden. Sie wussten nicht, was sie ihm sagen sollten. Sie standen im lockeren Kreis um ihn, bis endlich Zuglauer die Abschiedsformel fand. Sie war höchst einfach, sie hieß »Alles Gute« und jeder wiederholte sie. Am nächsten Morgen, 10 Uhr Vormittag, trat Leutnant Trotter in die Bezirkshauptmannschaft. Der Vater saß im Amt. Sobald man die Tür aufgemacht hatte, sah man ihn sofort. Er saß der Tür gegenüber neben dem Fenster. Durch die grünen Jalousien zeichnete die Sonne schmale Streifen auf den dunkelroten Teppich. Eine Fliege summte, eine Wanduhr tickte. Es war kühl, schattig und sommerlich still, wie einst in den Ferien. Dennoch ruhte heute auf den Gegenständen dieses Zimmers ein unbestimmter neuer Glanz. Man wusste nicht, woher er kam. Der Bezirkshauptmann erhob sich. Er selbst verbreitete den neuen Schimmer. Das reine Silber seines Bartes färbte das grün gedämpfte Licht des Tages und den rötlichen Glanz des Teppichs. Es atmete die leuchtende Milde eines unbekannten, vielleicht eines jenseitigen Tags, der schon mitten im irdischen Leben Herrn von Trotters anbrach, wie die Morgen dieser Welt zu grauen beginnen, während die Sterne der Nacht noch leuchten. Vor vielen Jahren, wenn man aus Mährisch-Weißkirchen zu den Ferien gekommen war, war der Backenbart des Vaters noch eine kleine, schwarze, zweigeteilte Wolke gewesen. »Vater«, begann Karl Josef, »ich verlasse die Armee.« Er wartete. Er stand dem Vater gegenüber am anderen Ende des Schreibtisches und sah auf den silbernen Backenbart. »Nach diesem Unglück«, sagte der Vater, »das uns vorgestern getroffen hat, gleicht so ein Abschied einer Desertion. Die ganze Armee ist desertiert«, antwortete Karl Josef. Er verließ seinen Platz, er begann auf und ab durchs Zimmer zu gehen, die linke am Rücken, mit der rechten begleitete er seine Erzählung. Vor vielen Jahren war der Alte so durch das Zimmer gegangen. Eine Fliege summte, die Wanduhr tickte. Die Sonnenstreifen auf dem Teppich wurden immer stärker. Die Sonne stieg schnell höher. Sie musste schon hoch am Himmel stehen. Karl Josef unterbrach seine Erzählung und warf einen Blick auf den Bezirkshauptmann. Der Alte saß, beide Hände hingen schlaff und halb verdeckt von den steifen, runden, glänzenden Manschetten an den Armlehnen. Sein Kopf sank auf die Brust und die Flügel seines Bartes ruhten auf den Rockklappen. »Er ist jung und töricht«, dachte der Sohn. »Er ist ein lieber, junger Tor mit weißen Haaren. Ich bin vielleicht sein Vater, der Held von Solferino. Ich bin alt geworden. Er ist nur bejahrt.« Er ging auf und ab und erläuterte, »die Monarchie ist tot. Sie ist tot«, schrie er auf und blieb still. »Wahrscheinlich«, murmelte der Bezirkshauptmann. Er klingelte und befahl dem Amtsdiener, »sagen Sie Fräulein Hirschwitz, dass wir heute 20 Minuten später essen.« »Komm«, sagte er, stand auf, nahm Hut und Stock, sie gingen in den Stadtpark. »Frische Luft kann nicht schaden«, sagte der Bezirkshauptmann. Sie vermieden den Pavillon, in dem das blonde Fräulein Soda mit Himbeer ausschenkte. »Ich bin müde«, sagte der Bezirkshauptmann, »wir wollen uns setzen.« Zum ersten Mal, seitdem Herr von Trotta in dieser Stadt amtierte, nahm er auf einer gewöhnlichen Bank im Garten Platz. Er zeichnete sinnlose Striche und Figuren mit dem Stock auf die Erde und sagte dazwischen, »Ich war beim Kaiser. Ich hab's dir eigentlich nicht sagen wollen. Der Kaiser selbst hat deine Affäre erledigt. Kein Wort mehr darüber.« Karl Josef schob seine Hand unter den Arm des Vaters. Er fühlte jetzt den mageren Arm des Alten wie vor Jahren beim abendlichen Spaziergang in Wien. Er entfernte die Hand nicht mehr. Sie standen zusammen auf. Sie gingen Arm in Arm nach Hause. Fräulein Hirschwitz kam im sonntäglich grau seidenen Kleid. Ein schmaler Streifen ihrer hohen Frisur über der Stirn hatte die Farbe ihres festlichen Kleides angenommen. Sie hatte noch in aller Eile ein sonntägliches Essen ermöglicht, Nudelsuppe, Rinderspitz und Kirschknödel. Aber der Bezirkshauptmann verlor kein Wort darüber. Es war, als äße er ein ganz gewöhnliches Schnitzel.